So now, let me tell you one more thing. Don, ich muss dir etwas Schlimmes gestehen. Kalle, erzähl. Hast du deine letzten Ersparnisse für eine Briefmarkensammlung koreanischer Diktatoren ausgegeben? Nein, schlimmer. Hast du dich endlich verliebt und beschlossen, deinen Zynismus und Menschenhass aufzugeben, um ein erträglicher Mensch zu werden? Nein, schlimmer. Na los, erzähl. Ich wurde DJ Bobo-Fan. Don schützte seine Lippen. Du bist ein Schwermetaller. Ich glaube es nicht. Doch, lass mich rasch erklären. Es darf nicht verwerflich sein, einen der B- und verkanntesten Helden der Popmusik zu verehren. Ja, und es ist auch nicht verwerflich, sich Marianne und Michael als überlebensgroßes Poster an die Wand zu hängen. Open up your heart, we're gonna start it. Weißt du überhaupt, dass DJ Bobos Konzerte Pink Floyds Materialschlachten um Längen schlagen? Wahrscheinlich ist er nur unbeliebt wegen seines Musikstils, dem Eurofloor, und wegen seiner Texte, die sich scheinbar oberflächlich um die Themenkreise Happy Dancing, Sunshine People und Summer Love bewegen. Ich denke, er ist unbeliebt, weil er jämmerliche Musik macht. Eurofloor ist reine Kommerzmucke, die mit guter, handgemachter Musik nicht zu vergleichen ist. In 10 Jahren wird sich niemand mehr an diese Sackgasse der Musikgeschichte erinnern. Sagt nichts gegen Eurofloor. Johnny Guitar erzählt immer, dass Eurofloor ein nahezu unerforschter Musikstil ist. Man weiß heutzutage fast alles über tuvalesischen Obertongesang, finnische Tangokapellen und friesische Klezmerbands. Sobald man jedoch Eurofloor erwähnt, zucken Mucker-Fucker-Polizisten mit den Achseln. Apropos Klezmer, ich frage mich, wie sich Popmusik entwickelt hätte, wenn Nazis Juden nicht ermordet hätten und Klezmer statt Blues den Rock'n'Roll geprägt hätte. Klezmer'n'Roll. Schöner Gedanke. Kalle, komm bitte auf den Punkt. Gut, ich nehme wieder den Rhythmus auf. Zurück zum Eurofloor. Eurofloor ist neben Backwance, Meditationsmusik, der wichtigste Vorläufer der Techno und ganz besonders der Hausmusik. Eurofloor ist nichts anderes als der gelungene europäische Versuch, Rap, Pop, Polka und elektronische Avantgarde miteinander zu vereinbaren. Ja, und Marianne und Michael sind in Wahrheit verkleidete Hausbesetzer. Vielleicht soll ich es dir in deinen Worten erklären. DJ Bobos Raps sind für den Eurofloor, was Jim Morrisons Lyrik für die Hippie-Musik war. Er ist der Meister der Dada, Gaga und Rumtata-Poesie. Lass mich raten, du hast die ganze letzte Nacht die Single gehört? Ja, woher weißt du das? You think I'm a star, I tell you you're wrong. I just made my music and that makes me strong. There's a party, here we start. Es war ein lauschiger Sommertag, als Kalle und Don zu einer Party nach Großschwipsen fuhren. Sie hatten von Linda eine Adresse bekommen, kannten weder Gastgeberin noch den genauen Weg, aber das machte nichts. Sie waren jung und brauchten den Rausch. Außerdem besagte eine alte Stadtregel, je dörflicher die Party, desto steiler die Frauen. Sie schwangen sich auf ihre Räder und fuhren, mit einem Sixpack und einem Päckchen Tabak bewaffnet, los. Nachdem sie 5 Dörfer und Kleinschwipsen, eine Ansammlung von 3 Häusern, durchquert hatten, gelangten sie in Großschwipsen zu einem ehemaligen Bauernhof. Die Adresse stimmte, hinter den Fenstern der restaurierten Fachwerkfassade war es jedoch dunkel. Als sie Musik hörten, gingen sie um das Haus herum und fanden ein umvölkertes Lagerfeuer und eine ausgebaute Scheune, aus der die Musik kam. Sie waren nicht eingeladen, aber aus Erfahrung wussten sie, dass man auf Dorfpartys nur selten fortgejagt wird, besonders wenn man ein Sixpack und gute Laune mitbringt. Die 6 Bier waren jedoch schon geleert und so konnten sie Evi, der Gastgeberin, nur einen Strauß abgefragter Feldblumen übergeben, die Don unterwegs bei einer Rauch- und Trinkpause gerupft hatte. Evi freute sich unbekümmert. Stolz zeigte sie, wo die Getränke standen, die ihr Papi eingekauft hatte. Vati, unserem ersten Stock sei Dank, bemerkte Kalle. Und ich danke dir, Evi, für die nette Bewirtung, fügte Don hinzu. Kein Problem, ihr seid hier willkommen. Bedient euch am Buffet. Ich gehe jetzt wieder tanzen, sagte sie und tänzelte davon. Don und Kalle bedienten sich am Buffet und füllten Fladenbrote mit 4 Schafskäse, Salat und Tzatziki. Don nahm nur einen Hauch Tzatziki, weil er hoffte, ein Mädchen zum Küssen zu finden. Als sie aufgegessen hatten, tranken sie Korn. Kalle prostete. Auf die spendable Gastgeberin. Und ihre Schönheit. Wenn das Schnorren immer so einfach wäre, wäre mein Leben gleich doppelt so schön. Ich habe mir übrigens vorgenommen, Berufsschnorrer zu werden. Berufsschnorrer? Genau. Ich habe mich letztens mit meinen Mitschülern über die Zukunftspläne unterhalten. Unser Streber will Wirtschaft studieren. Unser Matheas Physik. Die Langweilerin geht zur Bank und so weiter und so weiter. Nein, nein, nein, dachte ich. Leistung und Erfolg sind keine Garantie für Glück. Warum soll ich arbeiten gehen, um erst im Alter nach meinem ersten Herzinfarkt genug Geld für Spaß zu haben, wenn ich den Spaß schon jetzt haben kann? 19 Jahre bin ich, gerade mal alt. Und mein Leben ist ein offenes Buch, in das ich jeden Tag ein paar kurze Zeilen schreibe. Kalle unterbrach. Man wird zu schnell alt und zu spät breit. Und trank. Don fuhr fort. Wenn ich mit 60 auf mein Leben zurückblicke, möchte ich sicher sein, dass ich meine ganz eigene Geschichte geschrieben habe. Kein Standardtext, kein Reihenhaus, keine lebensermüdende Arbeit, kein Mitläufertum, keine Fremdbestimmung, keine Selbstverleugnung. Ich habe deswegen einen Entschluss gefasst. Ich werde ein bekennendes schwarzes Schaf. Nach der Schule werde ich in keine WG einziehen und mir auch keine eigene Wohnung leisten, sondern jeden Tag das Leben auf der Straße genießen und mir abends eine Unterkunft suchen. Toller Plan, du willst also ein Penner werden. Und wovon wollen Sie leben, Herr Don John? Von und zu Unterbrück? Während des Zivildienstes werde ich genug Sold bekommen. Und anschließend reicht ein kleiner Nebenjob aus, um mir davon Essen zu besorgen. Es wird ein schmerzhafter Weg werden. Manchmal werde ich unter Brücken schlafen und Reste essen. Auf Luxus muss ich verzichten. Viele werden mich schräg anglotzen, weil sie Angst davor haben, mich zu verstehen. Ich lehne bewusst die scheinbare Geborgenheit und die Bequemlichkeiten der Zivilisation ab, um mich ins Abenteuer zu stürzen. Ja, es ist ein kühner Traum. Und ich bin nicht naiv genug, um zu glauben, dass mir die Sterne vom Himmel fallen und lauter blanke Taler werden, wenn ich nichts mehr habe. Trotzdem vertraue ich Mutter Universum, dass sie es schon irgendwie richten wird. Übernachtungsmöglichkeiten gibt es genug. Schau dir die ganzen Wuchtbrummen hier an. Sobald sie von zu Hause ausgezogen sind, gibt es mindestens 100 Betten, in denen ich schlafen kann. Sofern sie dich reinlassen. Also ich werde dich nicht in mein Bett schlafen lassen und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass all diese Frauen nur darauf warten, mit einem verlotterten Hunkebunken in die Nacht zu verbringen. Noch nicht, aber ich arbeite an meinem Image. Ich sehe das Ganze als eine Mischung aus Beruf und Berufung an. Meine Berufsvokabeln sind die eines Galants und eines Schnorrers. Wer nur einer treu ist, ist gegen die anderen grausam. Und weil ich ein freundlicher Pazifist bin und nicht grausam sein kann, gibt es für mich keine bessere Wahl. Genau genommen bin ich ein Dienstleister. Ich verschenke schöne Präsente, male Porträts, schreibe Gedichte, massiere, streichle, kuschle, schmuse und liebkose und dafür bekomme ich einen Platz zum Schlafen. Einfach gesagt, ich rette Frauen aus ihrer Einsamkeit und verschaffe ihnen das Gefühl von Nähe und Geborgenheit. Ich bin eine kleine Oase der Liebe in einer kalten Wüstenwelt. Also, mir wäre das so umständlich. Ich bin froh, ein festes Dach über meinem Kopf zu haben, ein Bett, das mich jederzeit warm empfängt und ein Kühlschrank, in dem ich mein Bier kalt stellen kann. Here is the question. Are you ready to dance? Don schnappte sich ein Bier, Kalle schnappte sich drei, von denen er zwei in seinen großen Jackentaschen bunkerte. Sie pflanzten sich in eine Ecke, um feengleiche Dorfmädel mit kontrolliert biologischem Anbau beim Tanzen anzuglotzen. Wie auf jeder Ökodorfparty lief Tonsteine Scherben und alle gröten laut: Wir brauchen keine Hausbesetzer, denn die Häuser gehören uns. Eigentlich schade, sagte Don. Wirklich schade, denn bei genauerer Betrachtung sind wir die Hausbesetzer und wir würden gerne von den Mädchen gebraucht werden. Also, ich brauche kein Mädchen, mein Bier ist mir genug. Irgendwann besuchte Evi die beiden und öffnete vor ihren Augen eine alte Oma-Keksdose mit duftendem Inhalt. Wollt ihr auch? Wir haben letzte Woche geerntet. Dons Interesse als Hanfgärtner wurde geweckt. Ihr baut selbst an? Evi freute sich. Meine Eltern sind alt 68er. Einmal im Jahr ernten sie das im Hintergarten angebaute Hanf und backen Kekse, weil Rauchen ja ach so schädlich ist. Meine Mami macht das schon seit 30 Jahren. Sie hat sogar früher das Hanfbackbuch mit herausgegeben und viele der Rezepte ausprobiert. Kekse! Brüllte Kalle und vernaschte wie Krümelmonster einen Keks. Keks auf Bier, das rate ich mir. Bisher habe ich keine positiven Erfahrungsberichte über die Mischung von Alkohol und Space-Keksen gehört, referierte Don und nahm sich auch einen Keks. Aber ein Versuch ist es wert. Glaube nichts, was du nicht selbst erfahren hast. Anschließend gesellten sie sich zu einer Runde, die gerade Flaschendrehen spielte. Eine Dorf-Hippie-Pogo-Polka-Kombo spielte in der Scheune ein paar Liedchen. Tommy performte Jimi Hendrix auf seiner Nasenflöte und Sonja, eine stadtbekannte Fischgesichtsimitatorin, glotzte im Lagerfeuerlicht blöd wie ein Goldfisch. Laus lief umher und versuchte, die Pornonamen aller Gäste herauszufinden. »Mein Pornonamen?« fragte ihn Don. »Ganz einfach«, antwortete Laus. »Du nimmst den Namen deines ersten Haustieres als Vornamen und den Mädchennamen deiner Mutter als Nachnamen, dann packst du beides zusammen und schon hast du deinen Pornonamen.« »Ups, ich heiße Mizi Petrowski«, sagte Don. »Und ich Mucki Menzen«, sagte Kalle. »The life that I live has a big price.« Die Party verlief besser als gedacht. Selbst Porno-Benny hatte eine Frau in einem Arm und eine Flasche Wein im anderen, bis plötzlich die Kekse bei Kalle und Don simultan zu wirken und die beiden zu würgen begannen. »Garten?« fragte Kalli Party erfahren. Don nickte ihm gequält zu und antwortete mit einer Hand vor seinem Mund: »Gordon!« Sie liefen in den Garten und erbrachen Kekse, Bier und den leckeren Salat im Fladenbrot, der seine grüne Farbe verloren hatte, in das erstbeste Beet. Über dem Ganzen wehte ein Hauch von Tzatziki. Die Kekse wirkten trotzdem noch. Kalle unterbrach. »Erstens kommt es anders, zweitens, als man trinkt.« »Keks auf Bier, jetzt brechen wir«, sagte Don, um sein Unwohlsein zu überspielen. »Wollen wir aufbrechen?« fragte Kalle mit lallender Karnevalsstimme. »Okay, fahren wir los«, schlug Don vor, um nicht wieder das Wort brechen in den Mund zu nehmen. Sie gingen kurz rein, tranken im Bad etwas Wasser, ein wasserdurchtränkter Tampon klebte aus unerfindlichen Gründen an der Wand, dann verabschiedeten sie sich von Efi, allerdings ohne das Blumenbeet zu erwähnen. »Das hatte keinen großen Kotzen-Nutzen-Effekt«, bemerkte Kalle. Er überlegte oft vor dem Schlafengehen, ob es sich lohnte, brechen zu gehen, und wenn sein Kotzen-Nutzen-Effekt groß genug war, steckte er sich einen Finger in den Hals. Don verabschiedete sich von allen, umarmte ein paar unbekannte Dorfmädels und wünschte ihnen ein frohes neues Jahr, während Kalle zwei Bier und eine CD zockte. Wenn Kalle auf einer Party zu viel trank, musste er zwanghaft etwas einstecken. Einmal hatte er eine Türklinke abgeschraubt und mitgenommen, ein anderes Mal zockte er einen gebrauchten Slip von der Gastgeberin. Sie wankten zu ihren Rädern und radelten stramm los. When you're self-acting, then it's only a dream. Unterwegs machten sie die übliche Bier- und Zigarettenpause. Sie waren immer noch ziemlich erledigt von den Keksen und weil sie eine Pappfresse hatten, teilten sie sich ein Bier. »Schimanski«, rief Kalle plötzlich. »Schimanski, Schimanski! Bullshit, DJ Bobo!« Kalle hatte die CD ausgepackt, die er eingesteckt hatte, und bemerkte seinen Fehler. Mit seinem dichten, Tunnelblick hatte er das Cover nicht erkannt und sich eine Maxi-Single von DJ Bobos »There is a Party« herausgegriffen. Wahrscheinlich hatte Efi eine dunkle Bravo- und Wendy-Leserin mit Zahnspange-Vergangenheit und ein Teil von dieser befand sich nun in Kalles Hand. »Jetzt kannst du an der DJ Popolonese tanzen, wenn du zu Hause ankommst«, versuchte Don die Stimmung zu retten, aber Kalle flehte eindringlich, »Nee, du, nimm du sie. Bitte, bitte, bitte erlöse mich von dem Bösen.« Kalles Achse des Bösen lag zwischen DJ Bobo pur und den Wilderger Herzbuben und er versuchte nun, sich zu befreien, indem er die Maxi auf den Boden legte, seine Arme kreuzte und »Weiche, weiche, altes Sackgesicht«, rief. »Don, du nimmst sie. Du stehst doch auf diesen Heile-Welt-Hippie-Kram.« »Nein, ich schnorre gerne, aber kein Diebesgut. Stell dir vor, ich verbringe irgendwann eine romantische Nacht mit Efi und dann findet sie ihre CD in meinem Zimmer. Außerdem ist DJ Bobo alles andere als Hippie-Kram. Nein, du steckst sie ein. Wir verkaufen sie auf dem nächsten Flohmarkt.« Sie fuhren weiter. Es wurden in traumwanderischer Sicherheit Hindernisse umschifft. Es trennten sich ihre Wege und nach einer gefühlten Zeitspanne von 3 Tagen, also nach einer guten halben Stunde, erreichten sie ihr Zuhause. Kalle, erzähl, was dir gestern noch passiert ist. Also, nachdem wir uns getrennt haben, bin ich irgendwann zu Hause angekommen. Meine Erzeuger schliefen schon lange. Ich öffnete daher leise die Tür, brachte mein Fahrrad vorsichtig in den Keller, schlich mich in mein Zimmer und atmete erleichtert auf. Meine Augen waren noch rot von den Keksen und der Samenspender meiner Mutter hätte mich vermutlich sofort eingewiesen, wenn er mich in diesem Zustand gesehen hätte. Oh, diese Kekse. Als ich das Licht ausmachte, sah ich subjektive Farberscheinungen der Gestalt beweglicher Flecken. Das kenne ich gut. Wenn ich genug geraucht habe, sehe ich immer Gesichter von jungen Mädchen. Kalle, du brauchst was zum Runterkommen, dachte ich mir. Nahm meine Kopfhörer, legte die DJ Bobo Maxi ein und mich in mein Bett. Und dann geschah meine musikalische Offenbarung. Welcome at the beach. This is just for you, just for you. Wo-oh-oh, wuhuhu. Ich lag also in meinem Bett, hatte Kopfhörer auf und DJ Bobos There is a Party im Happy Summer Holiday Remix lief im Repeat-Modus. Und nun geschah das Wunder. Der hedonistische Rhythmus fing an, seine Wirkung zu zeigen und wanderte durch meinen ganzen Körper. Meine Glieder wurden hyperaktiv und zappelten. Plötzlich und psychologisch unerklärbar wurde DJ Bobos There is a Party für mich, was das weiße Album der Beatles für Charles Manson war. Eine Offenbarung. DJ Bobo erschien mir als Verkörperung Galaktikas. Ein heiliger Geist, der auf die Erde fuhr, um die Menschheit von allem Übel zu erlösen. DJ Bobo, ein Superstar in geheimer Mission, der erschaffen wurde, die schönste aller Welten zu schaffen. Bobo verkörperte für mich die Seligkeit der geistigen Armut, das Nirvana des Nichtwissens, den menschgewordenen Gottbeweis. Ja, es muss einen Gott geben, weil es Bobo gibt und Gott muss verdammt viel Humor haben. Der böse Bub Bob aus Twin Peaks wurde durch ein zweites O zum guten Bübchen Bobo. Allein dieser Name, eine Anspielung an die Nähe zum Ursprung der Welt, den Popo. Ich wusste es jetzt ganz genau. DJ Bobo ist Galaktikas Sohn. Der Buddhas alten Slogan, das Leben ist Leiden, durch Live is a Party ablöst. Der Heavy Metals zu Happy Mädels macht und Alois mein Kampf zu Bobos mein Tanz. Die ganze Weltgeschichte lief an meinem inneren Auge vorbei, mit allen Fragen, die jemals gestellt wurden, und meine Antwort lautete jedes Mal wieder, DJ Bobo. Abgefahren, dachte ich. DJ Bobo ist Galaktikas Sohn und ausgerechnet ich, ein Verehrer des Heavy Metals, wurde als erster von ihm bekehrt. Wo-oh-oh, wuhuhu. So ging es noch einige Zeit weiter. Der Keks entfaltete noch immer seine Wirkung. Irgendwann schlief ich glücklich ein und wachte erst am nächsten Morgen, leicht verkatert, mit einem Kopfhörer und DJ Bobo im Ohr auf. Ich brauchte volle 40 Sekunden, um in meiner Situation gewahr zu werden. Aber dann war klitzeglatz klar, was ich zu tun hatte. Ich riss mir den Kopfhörer vom Kopf, stand auf und legte eine ordentliche Napalm-Death-Platte auf. Schimanski, dachte ich, ausgerechnet DJ Bobo. Nie wieder Kekse, war mein erster Vorsatz, den ich fasste, der jedoch schnell von einem zweiten überlagert wurde. Nie wieder DJ Bobo. Ich nahm die CD und versteckte sie schnell in meinem CD-Regal hinter AC/DC, Napalm Death und den Dead Kennedys. Bist du wieder von deiner DJ Bobo-Schizophrenitis geheilt? Ich weiß nicht recht. Ich bewundere seine Lebensgeschichte immer noch. Kennst du seine Geschichte? Ich kenne die Lebensgeschichte von allen großen Rockstars, also von den fünf großen Js. Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix, John Lennon und Jeff Buckley. Aber DJ Jojo ist nicht dabei. Also, DJ Bobo wurde weder als DJ noch als Bobo geboren, sondern hieß ursprünglich René Baumann. Er stammt aus einem kleinen Schweizer Kaff mit dem unglücklichen Namen Kölliken und erlebte eine ebenso unglückliche Kindheit, weil er von seinem ewig besoffenen Stiefvater geschlagen und missbraucht wurde. Andere hätten sich Whisky und eine Fender-Gitarre geschnappt und einen traurigen Blues vom Weltschmerz gesungen. Nicht jedoch René. So nett mit mir, dächtelte sich das Bübele Bobole, trank sein Lieblingsgetränk Eistee und flüchtete in eine Fantasiewelt, in der er ein ganz, ganz großer Popstar war. Vor dem Spiegel probte er Flashdance und Michael Jacksons Tanzschritte und nebenher ging er brav seine Lehre als Bäcker nach. Kalle, woher weißt du das alles? Mein Vater hat seit kurzem Internet und ich habe heute ein bisschen gesurft. Ich muss erklären, warum Bobo Bobo und nicht DJ René heißt. Zum Bobo wurde der DJ, weil er als jugendlicher Sprayer ein Logo brauchte und weil er gerne Fix und Foxy las. Diese waren aber uncool und hätten seine Credibility in der Szene nicht erhöht. Deshalb brauchte er einen echten Gangster als Namenspaten. Den sympathischen Ausbrecherkönig Bobo aus den Fix und Foxy Comics. Zum DJ wurde der Bobo dann 1986 im Aarauer Jugendhaus Tuchlaube und kurz darauf, also ungefähr zeitgleich mit Falco, fing er mit dem Rappen an. Anschließend tanzte seine Karriere steil nach oben. Bobo gewann bei DJ- und Tanzwettbewerben, wurde Produzent, Moderator, PR-Profi, Ehemann, geliebter Schwiegersohn und Vater. Und heute darf er bei seiner neuesten Tour seine Bühne in einen düsteren Aztekentempel, in eine Cartoon-Welt à la Roger Rabbit und einen Westersalon verwandeln. Kurz gesagt, alles tri-tra-trolala im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann sich also DJ Bobo als einen positiven Jim Morrison vorstellen. Nur ohne Talent und in der falschen Zeit geboren. Du willst doch nicht wirklich ein Eistee mit einem LSD-Schlucker vergleichen. Und was hast du jetzt vor? Willst du einem DJ-Bobo-Fanclub beitreten, in dem 12- bis 13-jährige dicke Mädels vor den Postern ihrer Stars niederknien und jeden Zeitungsschnipsel in eine Mappe einkleben? Nein, natürlich nicht. Alle paar Jahre werde ich die Single wieder zu einem guten Glas Whisky hervorkramen, um mich daran zu erfreuen, dass DJ Bobo seinen Platz in dieser Happy Sunshine Party Beach World gefunden hat. Auch wenn dieser hinter Napalm Death verborgen liegt.